ein starker Gott. Sende deine Macht von oben her. Sende deine Macht von oben her, der Herr, ein starker Gott. Deine Kirche zu augenblicklich zu zerstreuen. Sende deine Macht von oben her, die Sende deine Macht von oben.